Deutschlandradio Kultur. Politisches Feuilleton. Superhelden, Präsidenten und das große Einfache. Von Hartwig Tegeler. Armageddon, jüngstes Gericht, Apokalypse, Krieg, der zwischen Gut und Böse herrscht sowieso. Und höret ihr da, die ihr euch schon aufgegeben hattet, die ihr euch abgehängt wähntet von wirtschaftlicher Entwicklung, ihr, die aus den verkommenen Industriestädten, hört den Held aus Star Wars. Oder war es einer von den Avengers? Oder Dr. Strange? Oder war es ein Tweet aus dem Oval Office? Egal. Die Botschaft lautet, wir werden den Krieg gewinnen, wobei schuld sind immer die anderen. Die Chinesen, Darth Vader, Globalisierung, Superbösewicht, Joker, die Medien in jedem Fall oder die in Washington, Brüssel, Berlin. Damit sind wir nun wohin geraten? In eine Superhelden-Comic-Verfilmung aus dem DC-Universum, in eine Regierungspressekonferenz in Washington, D.C. oder schon in den deutschen Bundestagsvorwahlkampf? Alles eins. Denn ein Messias wird die Rettung bringen, wird er versprechen. Manchmal sind die Superhelden-Weltretter im Hollywood-Film tatsächlich Präsidenten, wie einst Bill Pullman in Independence Day, der an der Spitze der Kampfjets die Aliens killte. Ich kriege immer noch patriotisch feuchte Augen, wenn er ruft, wir werden nicht schweigend in der Nacht untergehen. Was das Nachdenken über die gesellschaftlichen Auswirkungen von audiovisuellen Bildern angeht, sind wir bei Videospielen weiter als beim Kino. Der Nerd vom Computer, der nach Aufsaugen von zu viel gewalttätigen Bildern möglicherweise selbst gewalttätig wird, ist inzwischen Gegenstand seriöser Forschung. Alles harmlos, sagen die einen Studien. Von wegen, die anderen. Bestimmte Spiele seien schädlich für die Entwicklung von Empathie und in Verbindung beispielsweise mit familiärer Gewalt in prekären sozialen Verhältnissen förderten sie aggressives Verhalten. Unter den Tisch fällt dabei meist, dass nicht nur Videos im heimischen Kämmerlein, sondern auch die große Leinwand des Kinos permanent Geschichten anbietet, die Gewalt als einzige Problemlösung präferieren. Nicht Empathie, Solidarität, der kommunikative Diskurs, sondern Krieg rettet Welt und Zivilisation. Das Problem an solchen Rettungen durch den Superhelden ist eine Vereinfachung von Welt, die in Dauerschleife vor uns abgespult wird und sich in der Wiederholung tiefer und tiefer eingräbt. Vereinfachung trifft im Zeitalter des Postfaktischen von Fake News oder sogenannten alternativen Fakten auf einen fruchtbaren Boden. Vereinfachung als Angebot, wie gesagt, quasi als Werbebotschaft, die Tore für Rattenfänger aufreißt, wenn diese Weltsicht auf eine psychische wie soziale Verunsicherung trifft, bei denen, die sich als abgehängt wahrnehmen. Die Superheldenfilme wären als albern abzutun, wenn sie nicht mit Donald Trump in der Realität angekommen zu sein scheinen, weil der mächtigste Mann der Welt genau so vereinfacht die Welt sieht, superheldenmäßig, schwarz, weiß, Freund, Feind, und diesen Feind gilt es nicht zu überzeugen, sondern auszumerzen. Hollywood-Filme folgen in der Regel einer Drei-Akte-Struktur. Exposition, Konfrontation, Auflösung. Die Exposition haben wir hinter uns, jetzt sind wir im Hauptteil und müssen fragen, spielt Milliardär Donald Trump einen milliardenschweren Superhelden wie Batman oder Iron Man nach? Oder umgekehrt, ist Fiktion endgültig an die Stelle von Geschichte getreten? Nur noch eine Frage. Was, wenn die, die den großen Vereinfacher Trump wählten, was, wenn diese Abgehängten erkennen müssen, dass er nicht ihre, sondern ganz andere, seine eigenen Interessen nämlich vertritt? Im Film, wie historisch, gibt es für traumatisches Erwachen Vergleiche, die in blutiges Aufbegehren münden. Variante 1. Variante 2. Die Präsentation eines neuen Superhelden. 2017 kommt Wolverine wieder auf die Leinwand oder ein neuer Wächter der Galaxie zur Beruhigung.